Am 30. März startete eine Delegation der obersten Volksversammlung der TVRK unter Leitung von Lee Jong-hyuk, Abgeordneten der obersten Volksversammlung und Direktor des Instituts für die Wiedervereinigung des Vaterlandes von Pyongyang mit einer Maschine, um an der 136. Generalversammlung der Interparlamentarischen Union in Bangladesch teilzunehmen.